sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Den linken Medienspiegel. Im November beginnen wir mit der Frage, was ist Europa? Und zwar wollen wir da gleich einsteigen mit einem Artikel aus der Analyse und Kritik. Und dieser ist ja eine Aufforderung, so könnte der Titel verstanden werden, verlassen wir Europa. Damit wollen wir unsere Sendung beginnen. Dann wollen wir uns etwas genauer schwerpunktmäßig trachten, was die letzte Asylgesetzverschärfung von Anfang November so bedeutet. Hier werdet ihr zwei Pressemitteilungen von Pro Asyl hören. Anschließend einen kurzen Artikel zu Waffenexporten. Und abschließend wollen wir uns einem syrischen Intellektuellen zuwenden, und zwar Javdat Said. Und einen Artikel aus der Graswurzelrevolution vom November. In der aktuellen Analyse und Kritik vom 20. Oktober 2015 gibt es einen kleinen Themenschwerpunkt, wie eigentlich in jeder Ausgabe. Dieses Mal heißt er Europa abschaffen und befasst sich einerseits mit der Union, der Marktbürger, TTIP, Chlorhenne oder neoliberales Ei. Und diesen Themen, die wollen wir etwas überspringen, und wir wollen uns zum vierten Artikel der vierseitigen Themenseiten zuwenden. Und zwar heißt dieses: Verlassen wir Europa. Es ist an der Zeit, linke Gewissheiten neu zu diskutieren. Das bedeutet auch, die Idee von Europa selbst in Frage zu stellen. Für den Großteil der Linken in Europa war bisher klar, ein politischer Kurswechsel darf nur innerhalb der Europäischen Union, EU, stattfinden. Diese Strategie ist mit der Erpressung Griechenlands durch die Eliten und angesichts der Toten an Europas Grenzen in eine Sackgasse geraten. Weite Teile der Linken teilen die Liebe zur europäischen Idee. Trotz all ihrer Mängel ist die EU immer noch ein gewaltiger Fortschritt gegenüber dem Nationalstaat und dem Nationalismus, der Krieg und Elend über unseren Kontinent gebracht hat. Die Idee Europa steht für Frieden, Demokratie, Freiheit und Menschenrechte. Für Alexis Tsipras, Syriza und viele Linke scheint ein Ende Europas die größte vorstellbare Katastrophe. Das Ende des Kapitalismus wirkt für viele heute realistischer als das Ende der EU. Infolge der Ereignisse rund um Griechenland wird nun innerhalb der Linken wieder vermehrt über Sinn und Unsinn des Euro diskutiert. Doch es geht längst um mehr als nur um die Währung. Europa wird heute durch eine massive Flüchtlingsbewegung und die herrschenden repressiven Reaktionen in Frage gestellt. Was uns aber letztendlich daran hindert, eine radikale Alternative zu wählen, ist nicht nur der Euro, sondern das Festhalten an der Idee Europa. Solange wir Europa weiter als bevorzugten Horizont des politischen Handelns begreifen, bleiben wir Gefangene der real existierenden EU und des autoritären Neoliberalismus. Europa ist keine gute Idee, die nur falsch umgesetzt wird. Die Idee selbst ist das Problem. Das Europa, das wir heute kennen, ist nicht einfach eine natürliche Gegebenheit. Europa wurde Anfang des 15. Jahrhunderts geschaffen. Genauer gesagt, es wurde durchgesetzt. Nicht zufällig fällt diese Entwicklung mit der Frühphase der Entstehung des Kapitalismus im heutigen Europa zusammen. Im Inneren wurden die alten sozialen Beziehungen zerstört. BäuerInnen von ihrem Land vertrieben und Menschen in die Lohnarbeit gezwungen. Nach außen begannen Kolonialismus und Imperialismus. Der Rest der Welt wurde von den europäischen Mächten unterworfen. Der grausame Kolonialismus förderte die Schätze, die für den Kapitalismus notwendig waren und immer noch sind. Diese Trennung in reiche Zentren und arme Peripherie ist seit damals notwendiger Bestandteil des Kapitalismus. Sie kennzeichnet die Beziehung Europas zum Rest der Welt, aber auch die Verhältnisse im Inneren. Der Wohlstand, den es heute in Europa gibt, beruht auf der Ausbeutung anderer Teile der Welt in Vergangenheit und Gegenwart. Europa existiert nur in dieser ungleichen Beziehung zum Rest der Welt. Mit Europa als wirtschaftlicher Macht entstand auch Europa als Idee. Der palästinensische Theoretiker Edward Said bezeichnet diese Idee als Eurozentrismus. Um die Gräuel des Kolonialismus zu rechtfertigen, musste sich Europa selbst als Hort von Demokratie, Freiheit und Menschenrechten begreifen. Demgegenüber soll ein unfreier, irrationaler und grausamer Orient stehen, den es zu europäisieren gilt. Diese Konstruktion der anderen ist bis heute ein zentraler Bestandteil europäischer Ideologie. Die Bedeutung dieser Ideologie sehen wir besonders deutlich angesichts der Flüchtlingsbewegung. Während sich die Herrschenden wegen der Willkommenskultur auf die Schultern klopfen, wird das Asylrecht allerorts verschärft und die Grenzen werden weiter militarisiert. Das eigentliche Problem, so der herrschende Diskurs, ist aber nicht unsere eigene rassistische Politik, sondern es sind die Flüchtlinge mit ihrer fremden Religion und ihren archaischen Werten. So lautet die Antwort der europäischen Politik heute: muslimische Flüchtlinge, ja ein bisschen, aber nur, wenn sie bereit sind, sich zu zivilisieren. Ihre Religion im besten Fall ganz abzulegen oder sie doch zumindest zu europäisieren. Menschen- und Frauenrechte werden so zur Legitimation für eine rassistische Politik. Wir müssen uns entscheiden, sind Freiheit und Demokratie universell oder europäisch? Wenn sie universell sein sollen, dann können es keine europäischen Werte sein. Sie werden aber auch erst dann universell, wenn wir die Kritik und Weiterentwicklung dieser Konzepte aus dem globalen Süden ernst nehmen. Die EU ist nicht gleichbedeutend mit den geografischen Grenzen des Kontinents. Und doch ist das eine vom anderen nicht zu trennen. Um zu legitimieren, wer dazugehört oder dazugehören kann, muss sich die EU auf die Idee Europa berufen. Regierungen und Parteien werden danach beurteilt, ob sie proeuropäisch sind. Ganz so, als ob ihre Politik einen Einfluss auf die Plattentektonik hätte. Und wir Linken spielen mit. Wir geben die Idee Europa genauso wieder, betonen dabei nur, dass wir für ein anderes Europa sind. In der Praxis bedeutet proeuropäisch heute die Zustimmung zur real existierenden EU und ihrem ökonomischen Modell. Doch es ist genau diese EU, die nach außen durch Freihandelspolitik und Grenzregime und nach innen durch den Fiskalpakt und die Troika einen immer autoritäreren und geografisch ungleichen Kapitalismus durchzusetzen versucht. Als letztes Argument zur Verteidigung Europas zählt auch für die Linke das vermeintliche Friedensprojekt. Doch wer glaubt, das Problem mit den europäischen Nationen bestehe darin, dass es sich über Jahrhunderte in blutigen Kriegen zwischen Nationalstaaten verstrickt habe, die oder der ist schon in die Falle des Eurozentrismus getappt. Mit dem alleinigen Fokus auf die Kriege innerhalb des Kontinents blenden wir aus, welche Rolle Europa über Jahrhunderte bei der gewaltsamen Durchsetzung und Ausbreitung des Kapitalismus gespielt hat und noch spielt. Koloniale Kriege und ungleiche Handelsbeziehungen sind hier nur zwei Beispiele. Wird dieser Umstand aber auch in die Analyse einbezogen, dann bleiben auch die innereuropäischen Kriege nicht bloße Auseinandersetzungen zwischen Nationalstaaten. Die beiden Weltkriege waren nicht einfach Konflikte zwischen Nationen, es waren Kriege zwischen konkurrierenden Imperialismen. Erst die Alternative des real existierenden Sozialismus zwang diese zu einem Bündnis. Außerhalb seiner engen Grenzen schämt sich Europa heute weiterhin nicht, kriegerische Mittel einzusetzen. Doch trotz all dem rufen jetzt sicher einige Linke: Wollen wir wirklich wieder zurück zum Nationalstaat? Die Antwort darauf ist: Wir haben ihn nie verlassen. Die EU hat den Nationalstaat nicht überwunden, sie hat ihn nur verändert. Die einzelnen Mitgliedstaaten der EU werden genau durch diesen Rahmen in einen verheerenden Wettbewerbsnationalismus gegeneinander gesetzt. Unterschiedliche soziale, steuerliche und arbeitsrechtliche Standards zwingen uns alle in einem Wettbewerb nach unten. Davon profitieren nicht die EuropäerInnen, sondern das Kapital. Der aufkommende Nationalismus, oft rechts, manchmal auch links, ist daher kein Widerspruch zu Europa, sondern nur die Verschärfung dieses Wettbewerbs. Der Aufstieg der extremen Rechten ist in seiner aktuellen Form nur als Element der europäischen Integration zu denken. Heute sehen wir auch eindrücklich, dass die große europäische Errungenschaft, ohne Grenzkontrollen in den Urlaub fahren zu können, schnell aufgehoben wird, wenn Flüchtlinge dieselben Routen verwenden. Doch selbst wenn es gelingt, ein gemeinsames Europa zu schaffen, wiederholt es die schlimmsten Formen der Nation. Für Menschen auf der Flucht ist es letztlich egal, ob sie an rein italienischen oder ganz europäischen Außengrenzen ertrinken. Letztlich muss sich Europa von den anderen wie ein Nationalstaat abgrenzen, durch militarisierte Grenzen und rassistische Ideologien. Welchen Vorteil soll es haben, die Begeisterung für den Nationalstaat durch die Begeisterung für Europa zu ersetzen? Die Idee Europas blamiert sich angesichts der Brutalität, mit der die Herrschenden ihre Interessen gegenüber der griechischen Bevölkerung durchsetzen und Grenzen wieder hochziehen. Obwohl Syriza gute EuropäerInnen waren, gibt es keinen gemeinsamen Rahmen, in dem ein Kompromiss möglich ist. Syrizas Appell an die Eliten, gemeinsam Europa zu retten, blieb ungehört. Die Herrschenden haben stattdessen darauf gesetzt, Griechenland zu kolonialisieren. Doch es fällt uns schwer, den Kampf gegen die Unterwerfung Griechenlands als einen antiimperialistischen zu begreifen, weil viele Linke weiterhin an der Idee Europa hängen. Keine Linke würde den Staaten Lateinamerikas zum Abwarten raten, da die Verhältnisse nur im Rahmen des US-Imperiums zu ändern sind. Genau das tun wir aber heute im Hinblick auf Griechenland. Sicher ist, die EU wird noch eine Weile ein wichtiger politischer Handlungsraum bleiben. Die Linke arbeitet ja auch auf der Ebene des Nationalstaats, ohne sich romantischen Vorstellungen hinzugeben. Wir kommen wohl gar nicht umhin, auch selbst hin und wieder die Europa-Ideologie zu festigen. Aber der Untergang der EU ist nicht die größte vorstellbare Katastrophe. In ihm liegt sogar ein Versprechen auf eine Zukunft ohne Kolonialismus und Imperialismus. Es wird Zeit, dass wir uns wieder mehr an dem antikolonialen Theoretiker Franz Fanon orientieren, statt an dem begeisterten Europäer Jürgen Habermas. Verlassen wir dieses Europa, das nicht aufhört, vom Menschen zu reden und ihn dabei niedermetzelt, wo es ihn trifft, an allen Ecken seiner eigenen Straßen, an allen Ecken der Welt. In diesem Jahr gab es inzwischen bereits 4 Asylrechtsverschärfungen. Die 4. wurde jetzt Anfang November beschlossen. Hierzu hört er 2 Pressemitteilungen von Pro Asyl. Und außerdem wollen wir noch euch kurz auf besonders gravierende Punkte hinweisen, die diese Beschlüsse der Großen Koalition bewirken. Also einmal gibt es hier nun eine Residenzpflicht. Und zwar soll es so sein, dass die Asylanträge im Eiltempo abgearbeitet werden. 1 Woche für den Verwaltungsakt, 2 Wochen für das juristische Prozedere bei einem möglichen Einspruch. Und wer keinen Erfolg mit seinem Asylantrag hat, wird direkt aus diesen Einrichtungen in seine Heimat zurückgeschickt. So zumindest die graue Theorie. Während ihres Aufenthaltes in den Einrichtungen soll für die Flüchtlinge eine strenge Residenzpflicht gelten. Und diese Residenzpflicht, diese verschärfte, soll heißen, sie dürfen den jeweiligen Landkreis nicht verlassen. Tun sie das doch, werden die Leistungen gestrichen und das Asylverfahren ruht. Bei einem weiteren Verstoß gegen die Residenzpflicht, also das stinknormale Recht, auf volle Reisefreiheit in Anspruch zu nehmen, hat das Asylverfahren gleich ein Ende und der Betroffene muss sofort zurück in die Heimat. Dieses ist eine total krasse Verschärfung. Die Residenzpflicht war vor dieser Kaskade von Verschärfungen des Asylrechts gerade bundesweit eigentlich außer Kraft gesetzt worden. Und nun nutzt die Große Koalition die angebliche Flüchtlingskrise, also dass tatsächlich viele Flüchtlinge kommen, wo die UN bereits vor 2 Jahren schon erklärt hat, dass seit dem Zweiten Weltkrieg die meisten Flüchtlinge wieder weltweit unterwegs sind und davon tatsächlich ein Bruchteil hier auch ankommt. Dafür diese Residenzpflicht, die gerade eigentlich bundesweit abgeschafft wurde, 2013/14 wieder einzuführen. Eine andere Krassheit ist, es wird ja immer verlangt, dass Integration her müsse, dass die Asylbewerberinnen sich integrieren müssen und nach den neuen Gesetzesverschärfungen der Großen Koalition, also von SPD, CDU, CSU, wird es so aussehen, dass bekommen Asylbewerber Zugang zu Integrationskursen dann nur, wenn sie gute Aussicht haben, dass sie in Deutschland bleiben dürfen. Und der Bund will nun, dass sie einen Teil der Kosten dafür selber tragen. Was ja wirklich absolut absurd ist. Widersprechend zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, dass das Existenzminimum, also ALG-II-Geld, also Hartz-IV-Geld, nicht gekürzt werden darf. Genau, entgegengesetzt dazu hat die Große Koalition beschlossen, dass jeder Flüchtling nur noch 200 Euro erhalten soll. Und nun soll davon also auch noch ein Teil der Kosten für einen, falls sie denn dürfen, Integrationskurs bezahlt werden. Aber schauen wir in die beiden Pressemitteilungen von ProAsyl jetzt. Die Große Koalition hat einen 9 Punkte umfassenden Beschluss zur Flüchtlingspolitik gefasst. Die Priorität ist klar. Von 9 Punkten befasst sich lediglich 1 Punkt mit Integration. Und dieser ist noch dazu besonders schwammig formuliert. Die Bundesregierung lässt kein Aufnahme- und Integrationskonzept erkennen. Ein Flüchtlingsgipfel jagt den nächsten, ohne die akuten Probleme in der Flüchtlingsaufnahme, langwierige Verfahren und keine menschenwürdige Unterbringung, geschweige denn langfristige Projekte wie sozialer Wohnungsbau und Arbeitsmarktzugang anzugehen. In der Öffentlichkeit wird der Beschluss der Großen Koalition nicht als Verschärfung des Asylrechts diskutiert. Schließlich sind die seit langem umstrittenen Transitzonen vom Tisch. Doch CDU, CSU haben gepokert und die SPD mit den Transitzonen vor sich hergetrieben. So konnten zahlreiche Beschlüsse des CDU-CSU-Papiers vom Wochenende durchgesetzt werden. Die Beschlüsse sind weitreichend und beinhalten Maßnahmen, die Flüchtlinge noch stärker entrechten werden. Durch den Beschluss werden 3 bis 5 sogenannte Aufnahmezentren geschaffen. In diesen sollen bestimmte Flüchtlingsgruppen einem verschärften Asylverfahren ausgesetzt werden. Die Regelungen gelten für Schutzsuchende aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, für jene mit Wiedereinreisesperren und Folgeanträgen sowie Flüchtlinge ohne Mitwirkungsbereitschaft. Insbesondere der letzte Punkt hat es in sich, denn in der Praxis wird Flüchtlingen häufig vorgeworfen, keine Mitwirkungsbereitschaft zu zeigen, beispielsweise weil sie schlicht keine Identitätsdokumente mehr besitzen. Diese Flüchtlinge unterliegen in den Aufnahmezentren einer verschärften Residenzpflicht. Verlassen Schutzsuchende den Bezirk des Aufnahmezentrums, verlieren sie Leistungsansprüche und ihr Asylantrag ruht. Letzteres ist ein klarer Verstoß gegen die EU-Aufnahmerichtlinie, die über dem nationalen Recht steht. Zwar kann nach Artikel 7 der Richtlinie die Vergabe materieller Leistungen an den zugewiesenen Aufenthaltsort geknüpft werden, jedoch sieht die Richtlinie nicht vor, dass damit das Asylverfahren ausgesetzt werden kann. Über die Richtlinie hinausreichende Sanktionen sind mit dem Europarecht nicht vereinbar. Zudem wird für die Flüchtlinge ein Eilverfahren, analog dem Flughafenverfahren, geschaffen. Asylverfahren sollen nur noch 1 Woche dauern und Rechtsmittelverfahren bis zu 2 Wochen. Das ohnehin problematische Flughafenverfahren, das in der Praxis zu vielen Fehlentscheidungen führt, wird damit ausgeweitet. Bestimmte Flüchtlingsgruppen werden von einem fairen Asylverfahren ausgeschlossen. Durch Eilverfahren steht zu befürchten, dass ihre Anträge nicht mehr ordentlich inhaltlich geprüft werden. Die Einteilung in gute und schlechte Flüchtlinge wird mit dem Beschluss der Großen Koalition fortgetrieben. Dabei ist doch Kern des rechtsstaatlichen Asylverfahrens, dass erst am Ende des Verfahrens und nicht vorher eine Entscheidung über ein Aufenthaltsrecht ergehen darf. Dass bei genauerer inhaltlicher Prüfung auf Flüchtlinge aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten Asyl in Deutschland erhalten, hat zuletzt das Verwaltungsgericht Oldenburg festgestellt. Eine Romni aus Mazedonien hat den Flüchtlingsstatus wegen politischer Verfolgung erhalten. Besonders anstößig ist die Aussetzung des Familiennachzugs für subsidiär geschützte Flüchtlinge, also jenen, die nicht abgeschoben werden können, weil ihnen Tod, Folter oder ernsthafte Bedrohung im Herkunftsstaat droht. Erst durch die Gesetzesänderung vom 1. August wurde ihr Status demjenigen von GfK-Flüchtlingen angeglichen. Jetzt sollen sie für 2 Jahre ihre Familie nicht nachholen dürfen. In Deutschland erhielten vom Januar bis Oktober 2015 1.366 Personen subsidiären Schutz nach § 4 Asylgesetz, darunter 326 aus Eritrea, 254 aus Afghanistan, 185 aus dem Irak und 55 aus Syrien. Die Quote von Subsidiärschutzberechtigten liegt bei 0,6% der Gesamtentscheidungen. Man könnte nun einwenden, dass der Beschluss damit auf eine vergleichsweise geringe Gruppe zielt. Jedoch, erstens bedeutet die Aussetzung des Familiennachzugs für jede Einzelperson eine unvergleichbare Härte. Und zweitens muss der Beschluss in Zusammenhang mit den Ausführungen über Afghanistan gelesen werden. Denn die Große Koalition will durch militärisches Engagement die gescheiterte Strategie in Afghanistan fortsetzen und dort inländische Fluchtalternativen schaffen. Und das in einem Land, in dem der Horror der Gewalt herrscht, wie ein UN-Kommissar äußerte. Dadurch soll zugleich die Entscheidungspraxis des Bundesamtes für Migration und Flucht, BAMF, für Afghanen verändert werden. Die Regierung will offensichtlich für AfghanInnen einen schlechteren Schutzstatus beim BAMF bewirken und sie damit vom Familiennachzug ausschließen. In diesem Jahr sind laut ISI-Statistik 67.191 afghanische Flüchtlinge eingereist, davon allein 31.051 im Oktober. Die Folgen des eingeschränkten Familiennachzugs werden dramatisch sein. Schon jetzt fliehen immer mehr Frauen und Kinder über die gefährlichen Fluchtrouten nach Europa, weil sie keine legalen Zugangswege haben. Jeden Tag werden in der Ägäis tote Menschen am Strand angespült. Mit der Aussetzung des Familiennachzugs zwingt die Bundesregierung noch mehr Menschen auf die lebensgefährlichen Wege und macht sich damit am Sterben im Meer mitschuldig. Auch hinsichtlich der europapolitischen Herausforderungen atmet das Papier den Geist der Festung Europa. Der Schutz der Außengrenzen soll hergestellt, illegale Schleusungen beendet werden, wirkliche Alternativen werden nicht geboten. Flüchtlingsschutz gibt es nach der Großen Koalition nur außerhalb Europas, zum Beispiel durch Kooperation mit der Türkei, ein Staat, in dem die innenpolitischen Auseinandersetzungen brodeln und Anschläge gegen Oppositionelle durchgeführt werden. Auch der Verweis des Papiers, man wolle die Registrierung von Flüchtlingen in den Hotspot-Centern verbessern, ist blanker Hohn. Im Registrierungszentrum auf Moria herrschen elendige Bedingungen. Der Beschluss der Großen Koalition zielt an den Herausforderungen vorbei. In dem Papier finden sich keine Worte über die Unterstützung der Ehrenamtlichen, keine Ideen für eine menschenwürdige Unterbringung der Flüchtlinge und nur warme Worte statt Taten für mehr Integration. Im Gegenteil, denn CDU, CSU konnten sich mit ihrer Forderung durchsetzen, die Kosten für Integrationskurse auf das soziokulturelle Existenzminimum anzurechnen. Indem die Regierungsparteien jede Woche aufs Neue Debatten über die Abschottung Deutschlands beginnen, verpassen sie die Möglichkeit, humane Aufnahmebedingungen in Deutschland zu schaffen. Pro Asyl hat bereits im September ein umfangreiches Maßnahmepaket vorgelegt. Darunter finden sich Vorschläge, wie die Asylverfahren ohne Rechtsbeschneidung der Schutzsuchenden vereinfacht werden können, wie Integration gestaltet und ehrenamtliches Engagement unterstützt werden kann. Nun kommen wir zur zweiten Pressemitteilung vom 11. November. Pro Asyl zur Wiedereinführung der Dublin-Prüfung bei Syrern. Integrationspolitisches Fiasko. Bundesamt für Flüchtlinge wird kollabieren. Nationalistische Egoismen werden zunehmen. Die bundesweite Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge pro Asyl wirft dem Bundesinnenministerium vor, ein integrationspolitisches Fiasko anzurichten. Zehntausende von Flüchtlingen werden in eine monatelange Warteschleife gedrängt. Angst und Unsicherheit werden die Folge sein. Der Schlüssel für eine Integration ist Rechtssicherheit. Das wird mit dieser Entscheidung verhindert. Die Bundesregierung will die Zurückweisung Zehntausender von Flüchtlingen nach Ungarn oder Kroatien prüfen. Dies ist zugleich unmenschlich und unrealistisch. Die Folgen der Entscheidung. Wie viele syrische Flüchtlinge könnten davon betroffen sein? Von der Entscheidung könnten bis zu 200.000 Flüchtlinge betroffen sein. 61.706 Schutzsuchende aus Syrien waren Ende Oktober noch im Asylverfahren. Eingereist, aber noch nicht registrierte, sind im Jahr 2015 rund 140.000. Allerdings ist davon auszugehen, dass ein beträchtlicher Anteil durch Deutschland durchreist, das Asylverfahren in anderen EU-Staaten durchführen möchte. Auswirkungen auf die Dauer der Asylverfahren. Die durchschnittliche Verfahrensdauer bei syrischen Flüchtlingen beläuft sich gegenwärtig auf rund 4,2 Monate. Hinzu kommt der oft monatelang dauernde Zwischenzustand, währenddem die Betroffenen lediglich über die Bescheinigung über Meldung als Asylsuchende verfügen, die sogenannte BÜMA. Das Bundesamt wird bei Dublin-Prüfungen ein aufwendiges Verfahren anwenden müssen, um die Frage zu klären, ob eine Überstellung nach Ungarn oder Kroatien möglich ist. Deutschland hat 2 Monate Zeit für die entsprechende Anfrage, der angefragte Staat 3 Monate für eine Antwort. In dieser Zeit findet de facto Integration nicht statt, da die Betroffenen über keinen Status in Deutschland verfügen. Nach einer Entscheidung hat Deutschland 6 Monate Zeit, einen Schutzsuchenden in das andere EU-Land zu überstellen. Dies verlängert die Zeit der Unsicherheit für Syrer auf 1,5 bis 2 Jahre. Nach aller Erfahrung wird allerdings nur ein kleiner Teil der Betroffenen abgeschoben werden. Bei Abschiebungen nach Ungarn waren es im ersten Halbjahr 2015 nur 2%, 2014 waren es 5%, insgesamt waren es 10%. Auswirkungen auf das Bundesamt? Beim Bundesamt sind Ende Oktober 328.000 Asylverfahren offen. Im ganzen Jahr 2015 wurden 205.000 entschieden. Hiervon entfallen 61.000 auf syrische Flüchtlinge, die überwiegend im schriftlichen als auch verkürzten Verfahren entschieden wurden. Das jetzt geplante Verfahren erhöht den Arbeitsaufwand beim Bundesamt beträchtlich. Der Kollaps droht. Eigentlich wäre ja zu erwarten, dass um die Flüchtlingsströme zu verringern vielleicht der Klimawandel versucht wird zu stoppen oder weniger Waffen exportiert werden. Genau das ist überhaupt nicht der Fall. Und hierzu ein kurzer Artikel von der Jungen Welt vom Montag. Heckler und Koch darf wieder Knarren liefern. Bundessicherheitsrat erteilt mehreren Rüstungsschmieden Exportgenehmigungen. Vizekanzler Sigmar Gabriel, SPD, hatte zu Beginn seiner Amtszeit viel versprochen. Er werde für eine restriktive Rüstungsexportpolitik sorgen. Allein der Umfang der Kriegsgerätetransfers hat sich unter seiner Ägide verdoppelt. Jetzt hat die Bundesregierung einmal mehr getan, was die deutsche Militärtechnikbranche wünscht. Der Bundessicherheitsrat hat Exportanträge des Schusswaffenherstellers Heckler & Koch im Volumen von 4,7 Millionen Euro genehmigt. Das geheimtagende Gremium billigte unter anderem die Ausfuhr von 48 Granatmaschinenwaffen, 1600 vollautomatischen Gewehren und 100 Maschinenpistolen in den Oman. Wie aus einem Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Gabriel an den Bundestag hervorgeht, das der Nachrichtenagentur Reuters am Montag vorlag. Dieses Geschäft hat allein einen Umfang von 3,1 Millionen Euro. Die Restsumme setzt sich aus Genehmigungen für mehrere kleinere Deals zusammen. So darf Heckler & Koch Gabriels Schreiben zufolge nur noch 14 vollautomatische Gewehre, 500 Maschinenpistolen und 36.000 Schuss Munition für gut 1,5 Millionen Euro an die Vereinigten Arabischen Emirate ausführen. Für noch einmal Rund 600.000 Euro gehen außerdem 215 vollautomatische Gewehre an Brasilien, 100 Maschinenpistolen an Indien. Der Libanon erhält für 20.000 Euro 8 Maschinenpistolen und 25.000 Schuss Munition. An Malaysia darf Heckler & Koch 100 Maschinenpistolen, 100 vollautomatische Gewehre und 10 Maschinengewehre liefern. Außerdem genehmigte der Bundessicherheitsrat die Ausfuhr von 600 tragbaren Panzerabwehrwaffen der Firma Dynamic Noble nach Jordanien. Gebilligt wurde auch der Export von Torpedozubehör des Herstellers Atlas Elektronik im Volumen von 9,3 Millionen Euro nach Ägypten. Grünes Licht erhielt zudem Daimler für die Ausfuhr von 180 Lastwagen an Algerien. Das Finanzvolumen dieses Geschäfts wird in dem Schreiben nicht genannt. Während in Syrien es so scheint, dass an der Grenze zur Türkei in Kobane und im Rojava vielleicht ein emanzipatorisches, kurdisches, autonomes Projekt entstehen könnte, ist es eigentlich so, dass insgesamt, wenn um Syrien es geht, nur zu hören ist, dass Waffen exportiert werden sollen dort, um irgendwelche Gruppen, die angeblich kein IS sind, die angeblich gegen Assad sind, zu unterstützen, oder dass die USA und die Türkei angeblich dort irgendwen bombardieren, um angeblich den IS zu bekämpfen, oder dass Russland dort bombardiert, um angeblich Assad zu unterstützen. Aber welche Ideen syrische Leute antreibt oder wie der ganze Bürgerkrieg begann, nämlich mit einem Aufstand, der angetrieben war von einigen Ideen, darum geht es gar nicht. Und hier finden wir, hat die Graswurzelrevolution vom November diesen Jahres einen interessanten Artikel, und dieser heißt: Ein anderes Syrien war und ist möglich. Islam und Gewaltfreiheit. Jafar Zaid, geboren 1931, der syrische Gandhi. Der Terror, der vom Islamischen Staat, IS und anderen Gruppen verbreitet wird, die vorgeben, im Namen des Islam zu töten, führt im Bewusstsein der bürgerlichen Öffentlichkeit ebenso wie im politischen Bewusstsein vieler Linker zu einer von Unkenntnis gekennzeichneten Vermengung von Islam und Gewalt. Doch die Existenz islamistischer Gruppen darf nicht dazu führen, die Vielfalt einer Tradition zu übersehen, die im Laufe des 20. Jahrhunderts ebenso fruchtbar für die Reflexion großer DenkerInnen, ReformatorInnen und PazifistInnen und gewaltloser RevolutionärInnen war. Unter ihnen Jafdat Said, der seit den 1960ern ein Konzept der Gewaltfreiheit im Islam entwickelt hat und im folgenden Artikel vorgestellt wird. Viele seiner syrischen MitbürgerInnen nennen Jafdat Said den syrischen Gandhi. Er wurde 1931 in Bir Ajam auf den Golanhöhen geboren und war tscherkessischer Herkunft. Er hat in der Kairoer Al-Azhar-Universität rund 10 Jahre lang studiert. Als er nach Syrien zurückkam, wurde er mehrfach aufgrund intellektueller Aktivitäten und seines politischen Engagements verhaftet. Es wurde ihm nicht länger erlaubt, seine Lehre zu verbreiten. 1964 veröffentlichte er sein grundlegendes Buch »Die Doktrin des ersten Sohnes Adams oder das Problem der Gewalt in der islamistischen Aktion« in einem Verlag in Beirut, Libanon. Es gibt Ausgaben in Arabisch und in Englisch, sowie eine durchgesehene Neuauflage in Englisch Ende der 90er Jahre. Darin verortete er sein Denken in der reformatorischen Tradition von Abd al-Rahman al-Kakakibi 1855 bis 1902 oder Muhammad Iqbal 1877 bis 1938. Der Buchtext nahm die Form einer Antwort auf die Schriften von Said Qutb 1906 bis 1966 an, einem bekannten ägyptischen Muslimbruder und Mitbegründer des heutigen bewaffneten islamistischen Dschihad. Jafdat Said formulierte dabei gleichzeitig positiv ein Konzept der Gewaltfreiheit aus seiner Sicht des Islam. Seit dieser wichtigen Schrift hat der aktivistische Pazifist Jafdat Said sein Denken in rund 15 Büchern und mehreren 100 Artikeln sowie Vorträgen ausgearbeitet. Seine Werke wurden zur Inspiration der syrischen Bewegung für die Gewaltfreiheit, Al-Hirak al-Silmi al-Suri, sowie die Daraya Youth, eine syrische Gruppe für direkte gewaltfreie Aktion. Jafdat Said hat selbst seit den ersten Stunden an der syrischen Revolution ab dem März 2011 und während der ca. 6 bis 7 Monate der gewaltfreien Phase dieses Kampfes teilgenommen, bis dieser zum bewaffneten Kampf überwechselte. Er lebt gegenwärtig, 84-jährig, im Exil in der Türkei. Seine Schriften werden nach wie vor in mehreren Ländern der arabischen Welt gelesen und diskutiert. Sie beeinflussen viele AktivistInnen, die für eine pazifistische, sozialpolitische Veränderung eintreten. Dieser Denker strebte danach, den Koran im Lichte der menschlichen Erfahrungsgeschichte zu lesen. Jafdat Said meinte in seinem Buch »Die Doktrin des ersten Sohnes Adams«, dass bereits die Antwort Abels an seinen älteren Bruder Kain, der eine Todesdrohung gegen ihn aussprach, entscheidend war. »Wenn du deine Hand erhebst, um mich zu töten, dann erhebe ich nicht meine Hand, um dich zu töten.« Sure 5, Vers 28. Dieser Vers äußere eindeutig die Haltung, die der gläubige Muslim einnehmen müsse, um einem gewaltsamen Menschen zu begegnen. Said kommentierte dazu: Einerlei, ob es sich nun um ein historisches Ereignis oder um eine symbolische Geschichte handelt. Was mir als wichtig erscheint, ist der Weg, der hier angezeigt wird. Über die Position Abels gibt es keinen Zweifel und kein Zögern. Er ist entschlossen und hat den Willen, sie auch angesichts der Konsequenzen seiner Haltung beizubehalten. Auffällig, dass Kain gar nicht mehr als Sohn gilt. Der erste Sohn wird der Jüngere, Abel. Indem er das Risiko zu sterben eingeht, um nicht töten zu müssen, bezeugte Abel nach Jafdat Said jene moralische Verantwortung, welcher der Mensch zustimmen muss, wenn er jegliche Komplizenschaft mit dem Bösen verweigern will. So habe nach dem Adam-Mythos, wie er im Koran erzählt wird, die Geschichte nicht etwa mit einem Mord begonnen, sondern durch einen Akt der Gewaltfreiheit. Die Erzählung stelle also von Anfang an die Menschheit vor die existenzielle Wahl zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit. Jafdat Said zitierte dazu einen Hadith, der vom Imam Ahmad 780 bis 855 stammt und nachdem ein Freund den Propheten Muhammad gefragt habe, wenn jemand bei mir einbricht, um mich zu töten, wie soll ich mich dann verhalten? Darauf habe der Prophet geantwortet, verhalte dich so, als seist du Adams Sohn. Jafdat Said kritisierte damit auch die Tatsache, dass die islamische Rechtsprechung diesem Hadith-Vers nie die Bedeutung zugebilligt habe, die er verdient hatte. Er, Said, jedoch werde sein geistiges Denken darauf ausrichten, es kontinuierlich auf die Forderung nach Gewaltfreiheit stützen, die wiederum der Position des zweiten Sohnes Adam zugrunde liegt. Said fragt jeden Muslim, wie kannst du nur Muslim sein, wenn du nicht dem Weg von Adams Sohn folgen willst? In diesem Sinne ist für Jafdat Said die Gewalt eine historische, erfahrungsgeschichtliche Regression und das Verbot zu morden eine universelle Forderung an den gewissenhaften, vernunftbegabten Menschen, die bereits den Anfangskern der Geschichte gebildet hatte. Nach dem Koran, Sure 2, Vers 30, fragten laut Jafta Zaid die Engel in dem Moment, als Gott den Menschen aus der Erde schuf und als seinen Stellvertreter einsetzte: Wirst du ihn beauftragen, Unordnung zu verbreiten und Blut zu vergießen, während wir, die Engel, zu deinem Lobpreis über deine Reinheit singen und für dich Gesundheit erbitten? Die Antwort Gottes: In Wahrheit weiß ich das, was ihr nicht wisst. Jafta Zaid beobachtete bis in die menschliche Gegenwart hinein, dass die Geschichte den Ängsten der Engel zum Teil recht gegeben hat, trotz des eindeutigen Ausgangspunktes der Antwort Abels. Aber Jafta Zaid hoffte gleichzeitig auf eine Zukunft, in der die Menschheit reifer sein, dazulernen und sich schließlich des hier von Gott gezeigten Vertrauens in die Menschheit würdig erweisen werde. Im nachfolgenden Vers heißt es, Sure 2, Vers 31, und er lehrte Adam alle Wörter, alle. Dank der Wissenschaft der Wörter, dank der Sprache, kann der Mensch demnach Kenntnis von den Dingen erlangen. Diese Fähigkeit gibt ihnen einen Vorteil gegenüber den Engeln, die im Zustand der Unwissenheit verharren. Aus dieser befreiungstheologischen Perspektive entstand bei Jafta Zaid der Gedanke, dass die geistige Bestimmung des Menschen dank der Kenntnis der Wörter, also dank der Sprache, das Zeitalter des vergossenen Blutes wieder überwinden kann, um ins Zeitalter der Vernunft und der Freiheit überzutreten. Jafta Zaid entwickelte des Weiteren das Konzept der Vergiftung der intellektuellen Nahrungsmittel. Diese Vergiftung ist für ihn die Ursache der Kriege. Doch so wie es den Menschen gelungen sei, die meisten körperlichen Krankheiten zu heilen, wären sie laut Jafta Zaid auch die Krankheiten ihrer Intelligenz heilen können, die sie immer wieder dazu anleiten, Morde zu verüben. Und er schrieb weiter, das Böse durch den Mord zu bekämpfen, ist wie eine Scheibe einzuschlagen, anstatt sie zu waschen. Das bedeutet, die Krankheit und damit den Krankheitsträger zu töten, anstatt sie und ihn zu heilen. In diesem Zusammenhang griff Jafta Zaid auch mehrfach auf seine Lektüre des jesuanischen Gebotes zurück, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Damit aber der Mensch seinem Feinde gegenüber dessen Leben respektiert, müsse zwischen der physischen Person und der Krankheit seiner Intelligenz unterschieden werden. Er müsse diese Krankheit bekämpfen, nicht den Kranken. Er müsse den falschen Gedanken bekämpfen, nicht die physische Person selbst. Indem der Mensch jedoch die Gewalt zurückweist, bedeutet das nach Jafta Zaid keineswegs, auf den Kampf für Gerechtigkeit zu verzichten. Jafta schlug vielmehr die Annahme seiner Haltung des Nichtgehorchens, des Mutes zum Ungehorsam vor, anstatt dass der Mensch zu einem Kriegsverbrecher werde, wenn er es hinnimmt, seine Brüder und Schwestern zu töten. Jafta Zaid schrieb in seinem Artikel für eine englischsprachige rechts- und religionswissenschaftliche Zeitschrift: Ein Soldat, der den Unterschied zwischen dem Guten und dem Bösen kennt, ist für die Armeen der Welt nicht nützlich. Wer kauft schon Waffen, die dazu fähig sind, Befehle zu verweigern? Wer kauft schon ein Schwert, das zwischen Gut und Böse unterscheiden kann? Für Jafta Zaid sind die Unterdrückten zu großen Teilen selbst für die Unterdrückung verantwortlich, die sie erleiden. Der Mensch befreie sich deshalb vom Tyrann nicht dadurch, dass er ihn tötet, sondern dadurch, dass er ihm die Gefolgschaft verweigert. Deshalb wurde sein theoretischer Ansatz von europäischen Rezipienten wie etwa dem französischen Gewaltfreiheitstheoretiker Jean-Marie Müller bereits mit der These von Étienne de la Boétie 1530 bis 1563 von der Aufkündigung der freiwilligen Knechtschaft verglichen. Sobald der Mensch durch Wissen aufgeklärt ist, kann ihn nach Jafta Zaid niemand mehr ausbeuten oder entwürdigen, denn er werde das nicht mehr hinnehmen. Wissen ist für Jafta eine reale Macht, ein Mittel zur Befreiung, und sein gesamtes Werk ist eine einzige Aufforderung dazu, Unwissenheit zu bekämpfen. Darum hat seiner Ansicht nach jede Generation die Aufgabe, auf der Basis der Lehren aus der Geschichte neue Horizonte zu erschließen, die über die Wahrheiten vergangener Generationen hinausgehen. Jafta Zaid hat ein tiefes Vertrauen in die menschlichen Fähigkeiten, aus den Irrtümern der vorausgegangenen Generationen zu lernen, und er zögerte nicht, etwa zu schreiben, so wie die Sklaverei, die eine Folge des Krieges war, abgeschafft wurde, so wird dereinst der Krieg selber abgeschafft werden. Jafta Zaids gewaltfreie Interpretation des Islam war einflussreich für die gewaltfreie Phase des syrischen Aufstands 2011, aber vordergründig hat sie die von kontroversen Diskussionen begleitete Entscheidung der Aufstandsbewegung, zum bewaffneten Kampf überzugehen, nicht überlebt. Das Versprechen der BefürworterInnen der Freien Syrischen Armee war damals, während die Gewaltfreien es nach 6 Monaten immer noch nicht erreicht hätten, das Regime zu stürzen und die blutige Repression wirksam zu beenden, werde der bewaffnete Aufstand in 2, 3 Monaten erfolgreich sein. Es ist an dieser Stelle geboten, an dieses damalige Versprechen der BefürworterInnen des bewaffneten Aufstands zu erinnern, um das Ausmaß der Katastrophe eines nunmehr schon vierjährigen bewaffneten Bürgerkrieges ohne jede unmittelbare Friedensperspektive zu verdeutlichen. War das andere Syrien des Jafta Zaid nur ein Traum? War ein anderes Syrien nur damals möglich, aber nicht mehr in der Zukunft? Viele lang andauernde Bürgerkriege, etwa in Uganda, Liberia und so weiter, schienen nie enden zu wollen und gingen doch irgendwann zu Ende. Grund dafür waren Kriegsmüdigkeit und unvorhergesehene Entwicklungen. In Liberia etwa wurden Frauen plötzlich massenweise politisch aktiv und zwangen ihre Männer, die Waffen endlich zum Schweigen zu bringen. Der Anarcho-Syndikalist Fritz Oerter beendete 1920 seinen Text »Gewalt oder Gewaltlosigkeit«, der auf das Entstehen einer antimilitaristischen Massenbewegung nach dem Ersten Weltkrieg anspielte, wie folgt: Wenn eine Zeit sich lange genug vollgesogen hat mit gewalttätigen und blutigen Vorstellungen, dann tritt oft eine Übersättigung, ein Ekel, ein plötzlicher geistiger Umschwung ein. Der Geist wendet sich einer anderen Richtung zu. Wir dürfen hoffen, dass auch im gegenwärtigen Fall bald eine Wandlung eintritt. Die Übersättigung nach 4 Jahren Bürgerkrieg ist bereits weit verbreitet. Das beweist die Massenflucht aus Syrien. Dauert der Krieg nun aber noch Jahre an oder tritt der plötzliche geistige Umschwung in Syrien früher oder später ein? In einem solchen Fall ist es nicht unwahrscheinlich, dass an das Wissen, an eigene gewaltfreie Traditionen wie diejenigen des Jafta Zaid angeknüpft werden kann. Es ist vorhandenes Wissen, es bleibt untergründig bekannt. Es wurde nur jahrelang kriegerisch unterdrückt. Und das war der linke Medienspiegel und alles weitere könnt ihr online hören unter medienspiegel.blogspot.de. Tschö.